Viele Einheiten der Volkswirtschaftsreihe in der DVRK haben den Volkswirtschaftsplan für Januar vorpflichtig erfüllt. Getreu der programmatischen Aufgabe aus der historischen Neujahrsansprache des verehrten Marschalls Kim Jong-un erfüllten die Arbeiter des Jugendkraftwerkes Wonsan bis zum 20. Januar den Stromerzeugungsplan für den ersten Monat des neuen Jahres mit 118,6%. Die Funktionäre und Arbeiter der Verwaltung für Bekleidungsindustrie in der Stadt Pyongyang erfüllten den Volkswirtschaftsplan für Januar mehr als eine Woche früher als geplant, darunter die Bekleidungsfabrik Pyongyang bis zum 23. Januar den Januarplan mit 165%. Auch die Arbeiter des Bereiches Forstwirtschaft erfüllten im heftigen Feuer der Erneuerung im Namen des Ministeriums für Forstwirtschaft den Rundholzproduktionsplan für Januar mit 105%. Die Verwaltung für Forstwirtschaft des Bezirkes Südpyongan führte den Monatsplan für Rundholzproduktion bis zum 23. Januar erfolgreich aus. Auch die Einheiten unter den Verwaltungen für Forstwirtschaft der Bezirke Südhamgyong, Ryanggang, Jagang und Gangwon erfüllten den Rundholzproduktionsplan für Januar.